WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Und wie fangen wir am Montag an mit einer freien Themennacht? Also, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist Werner. Und Werner ist 59. Guten Morgen, Werner. Ja, hallo Domian. Hallo Werner. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, es geht bei mir um das Thema, das die Nation schon seit Tagen bewegt. Flüchtlinge. Richtig. Und ich mache mir langsam Sorgen. Weil mich die politische Diskussion, also ich bin ein Mensch, der sehr das politische Leben verfolgt. Und wenn ich mir angucke, wie das im Moment, wie die Debatte geführt wird, dann finde ich das äußerst traurig. Es wird sehr viel über die emotionale Schiene gemacht. Mhm. Aber warum sagt keiner der Politiker, es sind in zu kurzer Zeit zu viele Menschen gekommen? Das ist für mich... Das sagen ja schon viele. So deutlich habe ich es noch nicht gehört. Die Grünen und die Linken fordern immer nur, ich möchte nicht wissen, was die machen würden, wenn die an der Regierung wären. Ja, zum Beispiel hat aber Tübingen einen grünen Oberbürgermeister. Ich weiß, den Herrn Palmer. So, und der hat sich heute schon sehr, in der Taz, sehr kritisch geäußert. Das, was er gesagt hat, hätte eigentlich auch ein CDU-Politiker, wenn nicht ein CSU-Politiker, sagen können. Da gebe ich dir recht. Aber ich habe auch den Kommentar bei Blasberg gehört von der Frau... Göring-Eckardt. Genau. Und habe diese Sendung und habe auch die folgende, die Story im ersten über die sozialen Probleme, die bei uns bestehen, verfolgt. Mhm. Und ich denke halt ganz einfach, dass das Problem zum einen nicht zu lösen ist, man kann die Menschen nicht zurückschicken. Ich bin also keiner, verstehe mich nicht falsch, der jetzt dagegen ist oder der sogar so weit geht, ein Flüchtlingsheim anzuzünden oder Ähnliches zu tun. Da bin ich weit davon entfernt. Ja, ich bin also ein Menschenfreund. Nur, wenn ich dann lese, wie vor 2 Tagen im Teletext des Hessischen Rundfunks, dass ein linker Autonomer, der sich selbst Nazi-Jäger nennt, jetzt damit droht, dass er NPD-Funktionäre, also denen die Wohnungen und die Autos anzünden will, weil die einem Landrat, der Flüchtlinge unterstützt, Morddrohung geschickt haben, dann wird mir langsam Himmelangst. Okay, lass uns mal die Ränder draußen lassen, die linken und rechten Ränder. Dass das indiskutabel ist, darüber müssen wir gar nicht reden. Stimmt. Du bist, ich höre es raus, eher ein durchaus liberaler Mensch. Mhm. Bin ich richtig in meiner Einschätzung? Ja, ja. Ja, okay, gut. Wenn denn auch zu viele, was auch immer das heißen mag, jetzt hier sind, nun sind sie mal hier. Und das heißt, und ich glaube, da sind sich die wichtigen Leute auch einig, jetzt muss man das Beste draus machen. Ich fürchte, das Problem ist nicht zu lösen. Naja, die Frau Merkel leidet für mich, also für mein Dafürhalten, sehr unter Realitätsverlust und auch viele Leute, die hier drüber diskutieren. Das wird, ich meine, wenn man ein Bild von diesem toten dreijährigen Jungen am Strand von Bodrum sieht, ja, das geht unter die Haut, das ist gar kein Thema. Ja. Am Wochenende sind wieder 3 Kinder ertrunken im Mittelmeer, da spricht kein Mensch drüber. Ja, also, du nimmst mir gerade das Wort aus dem Mund. Mhm. Ja. Aber weißt du, Erna, wir beklagen uns ja, oder wir drücken schon jetzt unsere Sorge aus. Ich möchte nicht wissen, wie die Situation in einem halben Jahr ist. Das möchte ich auch nicht wissen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das die politische Landschaft verändern wird. Mhm. Ja. Dass wir das an den Wahlergebnissen sehen. Ich rede jetzt nicht nur von denen, die durch einen Anschlag auf ein Flüchtlingsheim Schlagzeilen machen. Mhm. Es gibt in der Bevölkerung sehr viele, die sich nicht so artikulieren mit Gewalt oder lautstark, ja, die aber sehr unzufrieden sind. Mhm. Es wird immer vom reichen Deutschland gesprochen. Deutschland ist wirtschaftlich stark, aber sozial in manchen Dingen schwach. Ja, und es kommt, wir hatten ja hier in der Sendung auch schon darüber diskutiert, dass natürlich sehr viele arme Leute aus Deutschland, arme Deutsche, die hier leben, das beklagen. Natürlich muss man dem immer entgegenhalten, gäbe es die Flüchtlinge nicht, euch würden sie auch nicht mehr geben. Weißt du, deswegen, das muss man wirklich auseinanderhalten, die beiden Sachen. Und ich glaube, wir alle sind jetzt auch aufgefordert, da mit klugem Kopf und besonnen heranzugehen, dass die Stimmung nicht umschlägt. Stimmt. Und ich glaube, ganz oben in der Politik hat man jetzt auch schon kapiert, dass man das irgendwie führen muss, diesen Flüchtlingsstrom. Sonst gibt es ein Chaos und das wollen wir alle nicht. Aber es redet doch jeder von menschenwürdigen Unterkünften. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, und da gab mir eine Kollegin von dir vorhin im Vorgespräch recht, wenn ich eine Turnhalle belege mit so und so viel Betten, ja, und da die Flüchtlinge reinkommen, die ohne Privatsphäre da untergebracht werden, ja, gut, sie sind nicht mehr im Krieg, sie haben ein Dach über dem Kopf, aber von Menschenwürde, nach dem Grundgesetz kann man da nicht mehr reden. Nein, das geht ja auch nur mal ein paar Wochen oder ein paar Monate. Was da? Glaubst du das? Ich weiß es nicht. Ich kann das auch nicht beantworten, wo die ganzen Menschen wohnen sollen und wie das alles. Woher gibt es so viele Deutschlehrer zum Beispiel? Ja. Es ist ja eine Ärzte. Ärzte, Lehrer, da ist so viel an Infrastruktur zu leisten. Da frage ich mich auch, wo das herkommt. Ich glaube, dass die Bundesregierung, so wie ich das einschätze, alarmiert ist. Das ist jeden Fall. Die kapieren das jetzt, was los ist. Alarmiert sind sie. Ich befürchte nur, dass die es nicht schaffen. Aber was wäre dein als Bürger? Man kann als Bürger auch einen Vorschlag sagen, artikulieren. Was wäre dein Vorschlag? Da muss ich einen Offenbarungseid leisten. Ich habe keinen. Mhm. Deswegen mache ich mir ja die Sorgen. Das heißt, unser Asylrecht ist ein hohes Gut, dass wir das im Grundgesetz verankert haben. Richtig. Ich hab nur die Befürchtung, für solche Völkerwanderungen ist es halt nicht gemacht. So sehr ich für die Kriegsflüchtlinge Verständnis habe. Ja, die haben Elendes erlebt. Gar kein Thema. Aber deswegen nochmal dieser Kernsatz. Das habe ich noch von keinem Politiker gehört. Die Grünen und die Linken, die sagen nur, was alles gemacht werden muss. Mhm. Ja, es sind in zu kurzer Zeit zu viele gekommen und das Problem ist nicht lösbar und es wird in diesem Land zu Verwerfungen führen. Da mache ich mir große Sorgen. Und das, was wir immer sagen an der Stelle, ich glaube, man darf auch nicht müde werden, das zu sagen, warum nehmen die anderen großen europäischen Länder nicht auch sehr viele Flüchtlinge auf, dass das ordentlich verteilt wird? Die denken sich ihr Teil, die werden wissen, warum sie es nicht tun. Und ich glaube langsam, und das hat auch noch keiner ausgesprochen, weil es halt sehr undiplomatisch ist. Ich bring's mal auf den Punkt. Ich glaube, dass es Staaten gibt in Europa, das Projekt Europa ist sowieso zerfallen meiner Ansicht nach, die diese Flüchtlinge einfach schlicht und ergreifend, so dramatisch das klingt, nicht wollen. Gut, das ist ja eine Tatsache. Das ist bei vielen osteuropäischen Ländern so, es ist bei England so. Mhm. Also, ich bewerte deinen Anruf als Ausdruck der Sorge und richtig. Wahrscheinlich werden viele, viele Menschen in dieser Richtung denken, ohne dass man jetzt irgendetwas gegen die Flüchtlinge sagen möchte, sondern einfach man will warnen, dass es irgendwie so auch nicht geht. Wie weiß keiner so Richtung? Und vor allen Dingen weiß ja keiner. Vor allen Dingen weiß keiner, wann mache ich den Sack zu. Ja. Werner, danke für deine Meinungsäußerung. Gerne. Und wir werden es ständig alle weiter verfolgen, was los ist. Das wird uns noch lange beschäftigen. Da bin ich ganz sicher. Thema. Das sind immer die Hauptnachrichten. Ja. Ich wünsche dir was. Danke, Werner. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Wobei heute ja eine ganz andere Hauptnachricht auch noch vorne war. VW hat die Amerikaner beschissen, ne? Mit den Dieselwerten. Das ist ja wirklich ein Ding. Als ich das gehört habe, dachte ich, das gibt's doch nicht. So ein großer Konzern, so ein Weltkonzern, begeht so eine Manipulation mit so einem Desaster an Imageverlust, abgesehen von den finanziellen Folgen. Das werden die vielleicht verkraften können, aber der Imageverlust ist ja ein wahnsinniges Dilemma. Da bin ich gespannt, wie das weitergehen wird und ob das vielleicht sogar auch auf deutsche Autos zu übertragen ist, was die jetzt in Amerika herausbekommen haben. Hier ist Danny, 23, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, der Danny ist richtig. Der Danny. Ja. Hallo Dennis. Schön, dich mal persönlich zu hören. Du begleitest mich schon was für ein halbes Leben, fast schon 12 Jahre. Ach, sag bloß. Ich hab dich schon sozusagen mit 11 geguckt. Ich leide unter starken Schlafstörungen. Ah. Mein ganzes Leben schon. Schon mit 11 Jahren Schlafstörungen gehabt? Ja, genau. Oh je, je. Mein Kopf denkt immer so viel nach durch meinen Autismus. Mhm. Ja, und habe schon etliche Medikamente ausprobiert. Mit 20 das erste Mal richtig gearbeitet. Überforderung, Depression bekommen. Anfang 20. Ja, und dann habe ich vor knapp jetzt ein Jahr einen Bekannten kennengelernt. Der hat so eine Cannabis-Ausnahmegenehmigung. Mhm. Und darf legal Cannabis erwerben. Mhm. Da habe ich gedacht, auch Cannabis. Ich habe da schon so viel drüber Schlechtes drüber gehört. Das kann man doch nicht nehmen. Sag ich, probiere das doch mal aus. Dann bin ich mal nach Holland gefahren, nach Amsterdam mit meinem Bekannten. Mhm. Und habe das erste Mal da Cannabis geraucht. Hat zwar gehustet, weil ich Asthma habe. Diese Verbrennung konnte ich nicht ab. Und dann hat der Coffeeshop-Betreiber mal probiert auch mal so einen Vaporizer auf. Ein was? Ein Gerät, ein Vaporizer. Was ist das? Das ist so ein Gerät, das macht heiße Luft durch Erhitzung, so eine Spirale, und dann wird die Luft dadurch gezogen. Und das löst dann ohne Schadstoffe das THC und das CBD sozusagen von der Blüte ab. Und dann kann man schadstofffrei inhalieren, ohne Verbrennung, weil das ist ja schädlich. Ja, und hab gemerkt gleich, dass mein Kopf ein bisschen abschalten konnte, auch dass mein Asthma sich verbessert hat. Ich nehme seit Jahren Cortison, bin deswegen auch wahnsinnig dick geworden. Und ja, hab dann Cannabis kennengelernt. Und dann habe ich mich informiert über Studien und über Ärzte, die damit behandeln. Ich unterbreche mal, Danny, das war gerade alles so schnell. Du leidest unter Depression, unter Asthma und du bist ein Autist. Du hast eine autistische Erkrankung. Sagst du mal vielleicht in ein paar einfachen Sätzen, was ist eine autistische Erkrankung? Ja, ich habe zum Beispiel bestimmte Ängste. Ich habe Berührungsängste. Ich habe einen geregelten Tagesablauf, der mir sehr wichtig ist. Also es läuft sehr strukturiert und fast zwanghaft in deinem Leben. Richtig, genau. Mhm. Und wie gesagt, das ist schon echt heftig. Und das, man kann auch, man denkt sehr viel nach. Ich bin sehr wissbegierig und bin auch manchmal deswegen sehr unhöflich, obwohl ich das gar nicht möchte. Ich merke das nicht. Und bin eben auch gut gebildet. Und was, du bist gut? Gut? Ich bin gut gebildet. Ich kenne mich mit sehr vielen Themen gebildet aus. Du bist gebildet, ja. Genau. Hätte ich nicht verstanden jetzt. Ich beschäftige mich gerne mit Politik. Was machst du denn? Bist du irgendwie kannst du berufstätig sein? Aktuell leider noch nicht. Ich wollte meine Schule noch nachholen. Ich brauche noch meinen Realschulabschluss. Und aufgrund der Depression kam ich aber nicht mal aus dem Bett raus und mir ging es immer schlechter. Und ja, und dann habe ich jetzt Cannabis kennengelernt und war bei verschiedenen Ärzten. Okay, das mit dem Cannabis vertiefen wir gleich. Du lebst bei deinen Eltern noch? Nee, ich habe mal schon seit ich 16 bin meine eigene Wohnung. Ach, wie kommt das? Ja, die Strukturierungsprobleme sind ein großes Problem. Danny, du musst bitte den Ton von deinem Radiofernseher ganz abdrehen. Der ist aus, dann ist das Headset noch ein bisschen zu laut. Ja. Ich hilft nie über den Computer. Ah ja, das klingt auch ein bisschen komisch. Okay, sag nochmal, weswegen du mit 16 ausgezogen bist. Weil Strukturierung ist für mich sehr wichtig. Und das gab es bei meiner Mutter nicht so wirklich. Mhm. Und wir verstehen uns zwar gut, aber unsere Tagesabläufe kollidieren immer miteinander. Das heißt aber, ihr habt schon engen Kontakt miteinander? Ja, wir reden immer regelmäßig, kommen sie besuchen. Ja. Sie wohnt bei mir ganz in der Nähe. So, und jetzt nimmst du wahrscheinlich für die diversen anderen Erkrankungen, du hast Cortison gerade schon genannt, auch Medikamente, wahrscheinlich gegen die Depression auch. Genau, ich habe als letztes Medikament, wo auch sozusagen dieser Klack da war, ich will das nicht mehr, Neuroleptika bekommen, die aktiv die Gehirnströmungen verändern. Mhm. Und ich bei mir mit Albträumen, ich war aggressiv, ich habe mich gar nicht mehr wiedererkannt und war sehr schnell gereizt. Das kann ich nicht nehmen. Also das geht nicht mehr. Und dann hast du es von dir aus abgesetzt? Dann habe ich von mir aus, habe ich dem Arzt Bescheid gesagt, es geht nicht mehr. Ja. Dann liege ich lieber im Bett und bin ein freundlicher Mensch, als so ein unfreundlicher Mensch. Das heißt, du nimmst gegen die psychischen Leiden nimmst du nichts ein im Moment. Richtig. Im Moment nur Cannabis. Und so, dafür habe ich ja jetzt diese Ausnahmegenehmigung bekommen. Ach, du hast die jetzt auch bekommen? Genau. Also ich habe vorab, da komme ich jetzt mal kurz zur Vorgeschichte, 20 Ärzte besucht und auch durchtelefoniert und habe immer verschiedene Aussagen bekommen, ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber ich darf ja nicht, so eine klassische Ausrede. Und oder ich bin total verrückt, ich muss dich mal einweisen, bis hin zu Cannabis und Kokain, LSD, alles sehr interessante Medikamente, aber ich will meinen Ruf in der Ärzteschaft nicht gefährden. Wie, die sagen, Kokain ist ein interessantes Medikament? Ja. Genau, okay. Aber dann bist du verschiedene Sachen eingesetzt werden, also der Grundstoff, nicht sozusagen das, was auf dem Markt sozusagen herrscht. Ja. Auf jeden Fall hast du dann irgendwann einen Arzt getroffen, der gesagt hat, okay, ich verschreibe Ihnen das. Genau, also es gibt so einen UN-Experten, Franjo Grothen-Herm heißt der, der hat auch schon mehrere Bücher geschrieben, weil ich wollte auch unbedingt so einen Fachmann, der sich damit auch auskennt, damit man auch sozusagen fachmännisch beraten ist. Und der meint zu mir, was sie alles verschrieben bekommen haben, und dann weigern sie sich bei Cannabis, das geht gegen den, also das geht hier gegen jede Ordnung sozusagen, sagt er. Weil das ist nicht schlimm. Und dann hat er mir eben das erklärt, wie das funktioniert. Also ich habe es ja auch schon gemerkt vorab. Ja, dann habe ich dann... Dieser Mann war auch ein Arzt und der konnte dir das auch verschreiben. Bezahlt das die Krankenkasse? Ist ein Arzt. Bezahlt das die Krankenkasse? Nee, eben nicht. Nee. Das ist immer das mega große Problem. Was zahlst du denn für deine Portion Cannabis in der Apotheke? Also, in der Apotheke holst du es dann? In der Apotheke, genau. Das sind für 5 Gramm 75 Euro. Oh ja, gut, das ist viel Geld. Das ist eine ganze Menge Geld für jemanden. Und wie lange, und wie lange kommst du mit den 5 Gramm hin? Also mein Arzt hat mir eigentlich eine Dosieranweisung für 15 Gramm pro Monat. Das kann ich mir aber kein Stück leisten. Ich würde sagen, das ist ja eine ganze Menge Kohle dann. Ja, das ist eine ganze Menge Geld. Und das habe ich nicht so. Man kann ja nicht einfach mal 225 Euro sozusagen pro Monat abkappen, irgendwo, wenn man nur 399 hat. Wie machst du es denn dann im Moment? Ich kann mir immer nur eine Dose leisten und muss dann immer sehr sparsam damit umgehen. Ja. Wie nimmst du es zu dir, so wie du es gerade beschrieben hast, mit diesem... Genau, mit so einem Vaporizer. Welche Wirkung? Also normalerweise kennt man ja bei Cannabis, dass man ein bisschen weggeschossen wird und... Ich bin jetzt gerade total high. Ja, du hast gerade was genommen. Ich habe heute Abend was genommen. Abgesehen von der schönen Stimmungserhellung, die du bekommst dadurch. Ja, auf jeden Fall depressiv das Beste. Man ist wirklich, das hält auch danach noch an. Man kann einfach diese positive Wirkung zurückblicken und kann sagen, ach, mir geht's so gut jetzt. Und gestern ging es mir auch so gut, dann hilft das auch gleich besser. Aber die entscheidende Frage ist ja, wie lange hält es an, wenn man es nicht mehr nimmt? Also ich habe mal ausprobiert, ich habe mal 2 Wochen nichts genommen und gar keine Probleme gehabt. Und dann fing nach 2,5 Wochen die Wirkung von den Depressionen wieder langsam an. Mhm. Aber immerhin hat es zwei Wochen gehalten. Das ist schon erstaunlich. Genau. Das heißt, ist ja eben auch bei meinem Asthma. Dein Asthma, Gold, ich wollte gerade fragen. Dein Asthma ist auch gelöster. Ich habe Cortison bekommen, ganz viel. Mhm. Ich habe Tabletten bekommen, auch eklig nicht wenig. Und bin davon immer dicker geworden. Mhm. Und das ist auch echt belastend. Weil man echt hätte Sau und so, und das kenne ich auch früher ja schon. Hast du denn schon ein bisschen abgenommen? Ja, jetzt schon. Ich habe an meinen Essgewohnheiten nichts verändert und nehme kontinuierlich zwar nicht viel, immer so 3-4 Kilo pro Monat ab, aber ich nehme ab. Ja. Wie viel wiegst du im Moment? Also aktuell bin ich so bei 140 ungefähr. Oh, da muss aber noch viel passieren. Aber wie gesagt, das war auch das Zeichen, wo ich gemerkt habe, ich habe das mal Cortison auch mal abgesetzt, wo das echt schlagartig weglässt. Ich esse auch nicht viel, ich kaufe so für 20 Euro die Woche ein. Mhm. Und also, wir wollen jetzt nicht blind die Werbetrommel für Cannabis drehen, ich würde sagen beraten, das ist, was ich auch noch sagen wollte. Letzte Woche haben ja 2 Damen angerufen wegen der Krankenkasse. Mhm. Ich finde das dreist, dass die Krankenkasse keinen Cent davon bezahlt. Mhm. Da gebe ich dir völlig recht. Da es wirklich mittlerweile nachweisbar ist, dass es in bestimmten Krankheitsfällen wirklich hilft und die Patienten gute Ergebnisse erzielen. Und warum macht man es da nicht? Ich verstehe es aber nicht. Verstehe ich auch nicht, weil Cortison ist so teuer. Also wenn man dein Cortison und deine Psychopharmaka zusammen zählt, also was die kosten. 600 Euro im Monat. So, dann ist hast du es dir ausgerechnet? Wie viel würde... Ich habe nachgeguckt, was die Apothekenpreise sind. Ich habe da einen Bekannten, der ist Pharmazeutiker und der hat so einen speziellen Zugang. Er weiß, was sozusagen die Krankenkasse pro Medikament bezahlt. Und das sind fast 600 Euro. Ja. Also dass man so das geweigert ist und man mir sozusagen sagt, ja komm, probieren Sie doch mal erstmal eine Elektroschocktherapie für Ihre Depression aus und nehmen Sie weiter Ihre Cortison, das ist denn leider so, müssen Sie damit leben. Wir können, ich frage mich, wie ein Arzt das vereinbaren kann, wenn er vielleicht weiß, da ist Cannabis. Ja. Mein Arzt ist echt sehr bemüht, der Franjo Grothen-Herm. Also, wir können hier ja nur für euch so ein kleines Sprachrohr darstellen. Gerade auch in Sachen Krankenkassen. Es muss hinaus posaunt werden in die Öffentlichkeit und je mehr das in die Öffentlichkeit kommt, desto größer der Druck auch. Ich finde das auch wichtig, weil das Beispiel, die Frau Mortler hat jetzt gesagt, Cannabis wird 2016 wird es eine Übernahme geben. Jetzt heißt es nur noch, nach einer Änderung, ist ja 2016 ein Gesetzesvorschlag eingereicht. Ja. Und ich finde das wirklich eine Frechheit gegenüber den Patienten. Okay. Ich habe ja Danny, lass uns mal, bei lass dir mal, auch sehr viel über Schmerzen. Ja, lass uns mal jetzt so stehen. Ich glaube, das haben die Leute gut verstanden, dass es für dich wirkungsvoll ist. Und für, ich, auch bei Depressionen, das ist mal ganz wichtig. So, und es gibt, weil es, man hört gibt immer es nur Schmerzen, bei Schmerzen ist Cannabis gut. Ja. Das ist auch gut bei Depressionen und bei Autismus. Nehmen wir es mal so hin und hoffen wir, dass die Zuständigen das gehört haben. Ich danke dir für deinen Anruf und ich wünsche dir natürlich von Herzen, dass es irgendwie weiter bergauf geht und vor allen Dingen, dass du irgendwie auch in deinen Beruf reinkommst, in deine Ausbildung. Super, ich wollte mal fragen, ich habe bei deiner Internetseite immer lange nichts gefunden, ob man irgendwo von dir ein Autogramm kriegen kann. Ein Autogramm kannst du gerne kriegen, da rufen wir dich jetzt nochmal an wegen deiner Anschrift. Das ist super, danke ich dir, Domian. Mein Lieber, ich freue mich noch auf das letzte Jahr mit dir sozusagen, bis 2016. Ich drücke die Daumen, dass es dir bald noch viel besser geht. Danke dir, Domian. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050 unsere Nummer. Und hier ist die Valerie. Guten Morgen, Valerie. Ja. Guten Morgen. 65, guten Morgen. Ja, ich bin 65 und... Du rufst mich an, das ist schön. Warum? Aus Hamburg. Aus Hamburg, aus der schönen Stadt Hamburg. Ja, danke. Was ist denn dein Thema, Valerie? Ja, ich habe schon im Vorgespräch gesagt, also... Mir fällt das zwar ein bisschen schwer, drüber zu sprechen, aber dass ich mit 12 das erste Mal vergewaltigt wurde und das irgendwie mein Leben durch immer wieder, dass man, also mit 65 hat man es immer noch nicht vergessen und noch nicht verarbeitet. Du bist mit 12 vergewaltigt worden. Und du hast gerade gesagt, du bist mit 12 vergewaltigt worden. Ja. Und dann dein Leben immer wieder? Und das, ja, zwischenzeitlich auch immer wieder mal, und aber dieses eine erste Mal, das ist so im Kopf drin, die Leute hat man auch nie gefasst, das waren drei Männer. Wie ist denn das passiert? Beschreib das mal. Ja, da bin ich im Heim gewesen, in Volksdorf. Mhm. Da weggelaufen, weil ich nach Hause wollte zu meinen Eltern. Mhm. Und dann hielt da ein VW an, das weiß ich noch, der war, glaube ich, hellblau, so ein Käfer. Und da saßen drei Männer drin und ich war ziemlich naiv. Die hatten dann gefragt, wo ich hin will, ob die mich mitnehmen können. Da habe ich dann gesagt, ja, nach Hause, wo ist das? Und dann habe ich das erzählt. Und die sind mit mir aber nicht nach Hause gefahren, sondern am Strand, hier irgendwo an der Elbe. Mhm. Ja, und dann haben die mich vergewaltigt, einer nach dem anderen. Und als sie fertig wurden, haben sie sich angezogen und gefragt, was machen wir nun mit ihr? Und dann sagt der eine auch, lassen wir sie liegen. Und ich hatte schon Angst, die bringen mich um. Mhm. Ich habe mich da totgestellt, aber wie ich nach Hause gekommen bin, weiß ich bis heute nicht. Die sind dann irgendwann abgehauen, die Männer? Ja, die haben mich da liegen gelassen. Und irgendjemand hat dich vielleicht gefunden oder du bist alleine? Ich bin irgendwie nach Hause gekommen, aber bis heute weiß ich nicht wie, da habe ich einen Blackout. Hast du denn dann erzählt, was passiert ist? Nee, konnte ich nicht. Meine Mutter hat mir schon einen Bax gegeben, als ich reinkam und aussah wie, naja, so eben durch den Sand gezogen, ne? Achso, du hast noch eine Bestrafung dafür bekommen, dass du zu spät kamst oder nicht gut aussahst. Das, weil ich so aussah. Meine Mutter sagte, ich sehe aus wie ein Schwein, wo ich mich rumgetrieben hätte. In welchem Alter hast du zum ersten Mal darüber gesprochen? Das war über 30, da fiel mir das wieder ein. Da war ich über 30 schon. Da hast du das so verdrängt bis dahin? Ja, war weg. Ganz und gar weg. Mhm. Wie kam das? Gab es da einen Anlass, als es dir wieder eingefallen ist? Ja, ich habe ein Buch gelesen, in Zukunft im Zeichen des Eros von einem Braun. Und das war, ist ein Buch, das ist so gesellschaftlicher Aufbau, wie das alles funktioniert. So die Wirtschaft, der Sport, die Werbung, die Mode, wie alles so ineinander greift. Und das ist so, wenn man das gelesen hat, hat man das Gefühl, irgendwie ist das alles aussichtslos. Es fängt alles immer wieder von vorne an. Und das ist wie so ein Kreislauf, und der... Und durch dieses Buch sind deine... Und das Buch, da ist mir das Erinnerung irgendwie, kommen. Ja. Und dann bist du als erwachsene Frau nochmal vergewaltigt worden? Ja, dann war ich also auch als Kind nochmal im Kino und bin da begrabbelt worden von einem Typ. Und ja, 5 oder 7 Jahre später habe ich den Mann geheiratet, ohne zu wissen, dass der das gewesen ist. Diese Erkenntnis kam auch erst viel später wieder. Moment, du bist wie alt warst du, als das im Kino? Auch ungefähr 12, 13. Also unmittelbar danach, nach diesem Vorfall am Strand. Ja, da durfte ich erst mal wieder eine Weile zu Hause bleiben, bis ich dann ins nächste Kinderheim kam. Und da weiß ich noch, bin ich einmal im Kino gewesen, da durfte man ab 12 ins Kino, gab es so Unterscheidungen ab 12 und ab 14. Und ich weiß noch, ab 12, da hat man dann Odysseus gesehen oder irgendwie so einen tollen griechischen Monumentalfilm. Mhm. Ja, und Und da hatte ich einen Mann begrabbelt. Ja, im Kino, das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch, wie der hieß. Und wie alt war der damals? Der war bestimmt schon über 20 oder so um die 20. Aber es ist hoffentlich in dem Kino nicht zu einer Vergewaltigung gekommen. Nee, da ist nichts weiter, außer dieses eben. Ne? Und diesen Mann, diesen Jungen? Und den Mann, das ist der, den ich später geheiratet habe. Aber dazwischen war ich 5 Jahre im Heim und... Könntest du dich denn daran, als du ihn erinnert hast, geheiratet hast, wusstest du... Da war ich schon wieder geschieden von dem. Nein, als du mit diesem Mann zusammenkamst, der das getan hat. Ja. Hast du dich erinnert an die Szene im Kino? Nee, gar nicht. Das habe ich mich erst wieder erinnert, als ich von dem schon geschieden war. Da fiel mir an, das ist doch der mit dem Nachnamen sowieso, so ein sehr prägnanter Nachname auch, ne? Ich glaube da ja, wenn... Ich glaube ja, das erst wieder... Ich glaube ja, wenn einem jungen Menschen, einem Kind, so etwas Schlimmes passiert wie dir am Strand der Elbe, dass das so eine psychische Erschütterung ist, dass man wirklich vieles irgendwie dann vergisst, mal eine Weile oder durcheinander bringt und so weiter. Ja. Ich weiß auch bis heute nicht, wie ich da nach Hause gekommen bin. Bist du denn im Laufe deines Lebens mal in einer Psychotherapie gewesen? Ja, ich habe mal 6 Wochen so eine Angsttherapie gemacht in Eppendorf. Da war ich aber nur, weil ich eine Zeit lang nicht rausgehen mochte, weil ich Angst hatte vor Menschen. Aber du hast, wegen dieser Sache bist du nie behandelt worden? Nee, wegen dieser Sache nie. Da bin ich nie behandelt worden, nee. Welchen Menschen hast du es denn schon so klar erzählt, wie mir gerade? Ja, der Mann, mit dem ich 2 Kinder habe, der weiß das. Mit dem bist du noch zusammen? Nee, wir wohnen nicht mehr zusammen, aber er ist für mich da, weil ich bin schwer krank. Was hast du jetzt im Moment? Im Moment habe ich nur noch einen Teil von der Lunge. Mhm. Und im Magen bin ich, also Magen und Lunge bin ich operiert worden. Mhm. Also der Mann, der weiß das und mit wem hast du noch darüber offen gesprochen? Ja, und dann, also ich hatte meiner Mutter das später mal, wie ich erwachsen war, erzählt, aber nur so am Rande. Ich weiß gar nicht, ob sie das noch mitgekriegt hat, da war sie schon ziemlich alt. Mhm. Das wollte sie wahrscheinlich auch gar nicht wahrhaben, weil sie sich nämlich dann hätte eigentlich Vorwürfe machen müssen, dass sie dich nicht richtig beobachtet hat. Dich, das kleine Mädchen. Ja, sie hatte mir erzählt, dass ihr als Kind auch sowas Ähnliches passiert ist. Also das erinnere ich noch, das war die Antwort darauf. Wie oft denkst du so in deinem Leben, auch jetzt, wo du 65 bist, an diese schlimmen Sachen? Ja, meistens, wenn ich alleine bin, ne? Ich bin ja oft und viel alleine, obwohl eine Tochter wohnt noch bei mir und mit dem Mann, der kommt auch regelmäßig und versorgt mich. Hast du deiner Tochter? Hast du deiner Tochter das auch erzählt? Ja, die wissen das, aber das ist auch schon länger her, wo ich das mal erzählt habe. Die haben dann nicht weiter nachgefragt? Nö, das ist auch nicht so interessant, ne? Ich glaube, wenn man das einmal erzählt oder zweimal, dann nachher sagen wir auch, die hatte Alzheimer, die weiß schon gar nicht mehr, wie oft sie uns das erzählt hat. Ja. Nee, dann aber nicht. Wenn du dich jetzt mit 65 bei mir meldest, mit dieser Geschichte, sagt mir das, dass das noch ein ganz großes Problem für dich ist. Ja, dass ich das auch immer noch nicht verarbeitet habe. Ich habe auch immer Angst, dass mir die Leute mal über den Weg laufen, obwohl... Ja. Das kann man so subjektiv verstehen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Nee, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die aussehen. Ja, genau, die werden dich auch gar nicht mehr wiedererkennen. Aber mir sagt das, Valerie, dass du dringend, aber ganz, ganz dringend dich dazu psychologisch betreuen lassen musst und solltest. Ich möchte dich gerne von meiner Psychologin beraten lassen, was genau du an Psychotherapie machen könntest. Ja. Soll man das so machen? Ja, gerne. So, dann bitte ich dich aufzulegen jetzt gleich und dann wirst du von Heike, der Psychologin, angerufen und könnt ihr das in Ruhe besprechen. Ja, ist gut. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Glück und hoffe, dass du bald einen guten Therapeuten findest und das einigermaßen dann verarbeiten kannst. Vielen Dank und deine Sendung ist toll. Dankeschön, Valerie, sehr nett von dir. Du legst bitte auf und ich wünsche dir viel Glück. Ja, danke. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 1.28 Uhr haben wir. Und hier ist die Marion und die Marion ist 54. Guten Morgen, Marion. Guten Morgen, Domian. Hallo, Marion. Schön, mit dir zu sprechen. Ja, das gebe ich gerne zurück. Ja. Um was geht's denn, Marion? Ich habe am 2.9. erfahren, dass meine Mama gestorben ist. Vom Amt für Soziales. Das heißt, du hattest keinen engen Kontakt zu deiner Mutter? Meine Mutter wollte keinen Kontakt. Warum nicht? Ich bin also bei der Großmutter groß geworden und meine Eltern haben sich schon scheiden lassen, wo ich 5, 6 Jahre alt war. Ich habe es immer wieder versucht, wo ich selbst Kind bekommen habe, Kontakt. Die war für Taufe eingeladen. Sie wollte aber nie. Sie wollte nie. Hast du sie denn mal gesehen überhaupt, als du erwachsen warst? Also ich habe da jetzt neue aktuelle Bilder gesehen. Ich hätte sie nicht mehr in der Stadt erkannt. Wie viele Jahre ist es her, dass du sie das letzte Mal gesehen hast? Gesehen, da war meine Tochter 12, die ist jetzt 30, vor 18 Jahren. Und sie wohnte in deiner Stadt? Wohnte ja, so in deiner Stadt? 5 Kilometer entfernt. Warum wollte sie keinen Kontakt zu dir? Ich kann es dir nicht sagen, ich verstehe es nicht. Und ich muss sagen, ich habe mit meinem Vater, also ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meinem Vater gehabt. Mhm. Der ist vor 2 Jahren gestorben. Aber ich habe immer gesagt, das ist meine Mutter, die hat mich geboren. Mhm. Ich habe es immer wieder versucht. Und ich muss sagen, den ganzen Sommer habe ich mich unterhalten und gesagt, ich muss Kontakt zu Mama kriegen. Mhm. Aber das ist jetzt so hart, weil Amt für Soziales sagt, ich muss die werden, ich bin die einzige Tochter. Die Beerdigung bezahlen. Wie muss ich bezahlen? Und wenn nicht, ihr sagt, was macht ihr denn mit meiner Mutter? Ich habe also, ich würde auch nie ihren Namen nennen. Also für mich war sie immer meine Mama. Mhm. Ja, dann wird sie irgendwo auf dem Friedhof verbuddelt. Also das könnte, nee, das ist ein Mensch, sag ich, das ist meine Mutter. Mhm. Dann habe ich mich natürlich erkundigt. Und die Zahlung hätte ich trotzdem machen müssen, weil ich keine Sozialhilfeempfängerin bin, was sie alle Jahre war, seitdem sie von meinem Vater weg war. Ne? Mhm. Und jetzt habe ich auch noch. Ich gehe mir davon aus, dass sie mittlerweile beerdigt ist. Nein, ich habe sie verbrennen lassen. Und da hieß es ursprünglich, dass letzte Woche Sonntag sollte sie beerdigt werden. Und jetzt hat der Bestatter angerufen, das wird verschoben. Das wird ja also jetzt erst am 12. Oktober sein, auf einen Montag. Das heißt, du wirst jetzt die Beerdigung bezahlen? Ich werde sie bezahlen und ich löse auch die Wohnung auf. Ja, was kostet dich die Beerdigung? Die reine Beerdigung, weil sie in Holland beerdigt wird, 1400 Euro. Warum wird sie in Holland beerdigt? Weil die Friedhofsgebühren hier in Deutschland kosten anonym unter Maßnahmen 2200 Euro. Ich verstehe, das ist günstiger. Mhm. Nur 50 Euro. Mhm. Und ich weiß nicht, ich liebe sie immer noch. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie eine Mutter so mit einem umgehen kann. Du hast ein gutes Verhältnis zu deinem Vater gehabt, sagst du. Sehr, sehr gut. Was hat dein Vater denn geglaubt, warum deine Mutter mit dir keinen Kontakt haben will? Er war froh darüber. Und ich muss sagen, sie hat Tagebuch geführt. Und ich habe auch schon wahnsinnig viele Jahre durch. Und sie hat angeblich damals 67, 68 extrem gekämpft um mich. Und sie hatte zweite Mal geheiratet, angeblich, weil das Jugendamt sagte, heiraten Sie, dann kriegen Sie auf, das Kind zu sehen. Sie wollte dich? Laut Tagebuch. Aber nochmal, dein Vater war froh. Aber dennoch, was glaubt er denn, warum sie keinen Kontakt zu dir letztendlich wollte? Mama wäre eben so, die will mit Keimen und die hat nur Kerle im Sinn gehabt. Naja, damit, das ist ja keine ordentliche Auskunft. Ja, so richtig, er wollte auch nie richtig. Und deine Oma, du sagst, du bist bei den Großeltern aufgewachsen, Oma und Opa, was haben die geglaubt? Die waren auch, meine Oma war eigentlich froh, mich zu haben. Oma ist aber 30 Jahre tot, also da war ich 19, wo sie gestorben ist. Dann ist sie schon länger tot. Ist das die Oma, ist das die Mutter von deinem... Achso, Ja, vom Papa. Auch wenn sie froh ist, wenn sie froh war, dass sie dich hatte, hatte sie keine Idee, warum deine Mutter so kalt war? Nee, oder die wollte es mir nicht sagen. Ich habe mit meiner Mamas Mutter Kontakt gehabt, also bis zum Tod. Ja. Und das war vor 18 Jahren, wo ich sie das letzte Mal zur Beerdigung gesehen hatte. Die wollte mit ihrer Tochter auch nichts mehr zu tun haben, seit meine Eltern sie scheiden lassen haben. Das heißt, du stehst wirklich vor einem großen Rätsel, warum deine Mutter, obwohl sie angeblich um dich gekämpft hat damals? Kein Kontakt. Und die Nachbarn jetzt in der Wohnung sagen, die hat doch gar keine Tochter. Hältst du es für möglich, dass sie psychisch erkrankt war? Ich habe gesehen, sie ist immer wieder zwischendurch hat sie Reisen gemacht. Woher das Geld kam, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sie hat auch immer Gruppen gehabt, aber mit jedem, den ich sprechen will, außer eine Fußpflegerin, die ich erreichen konnte, die hat es aber erst seit Juli gehabt. Die konnte dir auch nicht sagen. Doch, sie sagte, sie wollte Kontakt mit mir suchen, meine Mutter. Das hat sie der Fußpflegerin erzählt? Der Fußpflegerin. Also das muss ich sagen, da bin ich geschockt. Keiner kennt mich, aber eine Fußpflegerin. Mhm. Aber wenn sie Kontakt zu dir haben wollte und sie sagt es der Fußpflegerin, warum hat sie dann keinen Kontakt zu dir aufgenommen? Ich weiß es nicht. Sie wusste doch, wo du wohnst. Die wusste, wo ich wohne. Telefon? Telefon, alles. Mhm. Also. Hast du deine verstorbene Mutter nochmal gesehen? Also als tote Frau? Nein, ich habe sie erst 3 oder 4 Tage später. Also 19.08. ist sie gestorben, 2.09. habe ich Bescheid bekommen. Was war das für ein Gefühl, als du das, hast du das erfahren? Schlimm. Also ich konnte die Telefonnummer nicht schreiben, voll Tränen im Gesicht. Ja, weil da was da ist etwas Unfertiges auch, zurückgeblieben jetzt. Auch wenn man jetzt in die Wohnung geht. Mhm. Und dann sehe ich im Totenschein, die ist mit 35 Kilo gestorben. An was ist sie gestorben? 35 Kilo an was? Das war, die Ärzte haben im Krankenhaus, weil die Ärzte selber nicht da waren, die sie betreut hat. Ich nehme an, ich habe vom Februar von Arzt berichtet, ich glaube Leberkrebs. Sie hat aber keinen Alkohol, da war kein Alkohol in der Wohnung oder irgend sowas. Nein. Mhm. Also alkoholisch war da wohl nicht. Wenn sie jetzt in Holland beigesetzt wird, wirst du nach Holland fahren? Ja. Das schon? Da habe ich sogar 250 Euro, musste ich extra bezahlen. Wird sie dort anonym beigesetzt? Anonym, ja. Wir müssen wohl so einen Wald haben, wo das beerdigt wird. Ich könnte sie verstreuen lassen, aber ich möchte sie da, damit ich eigentlich wieder mal hingehen kann. Mhm. Was sie mit mir nicht wollte, aber ich dann vielleicht mal. Du wohnst nicht so ganz weit weg von Holland? Nee, 73 Kilometer. Okay, das geht dann, ja. Venlo. So, es ist deine Mutter gestorben und es sind 1000 Fragen offen geblieben. Ja. Und das ist schlimm, du wirst nie eine Antwort bekommen. Nein. Und dann, ich sehe die Tagebücher und dann habe ich habe die Tagebücher verglichen mit anderen Beweissachen. Mhm. Seid ihr wirklich echt Tagebuch geführt? Jetzt fehlen mir aber, ich habe so die letzten Rückwirkenden, seit meiner Oma gestorben ist, also die Oma, ihre Mutter, 99, da habe ich jetzt nachvollzogen. Und da sagt sie auch, dass meine Tochter und ich waren auch auf der Beerdigung. Und darüber hatte sie sich sogar gefreut. Weil ich habe gedacht, meine Tochter war da 12. Aber du kannst jetzt aus diesen Tagebüchern auch letztendlich nicht gründen, warum sie nicht den Schritt auf dich zugegangen ist. Nee, also die ersten Jahre, sie hat von der Geburt an bis 79 geschrieben. Und dann habe ich erst wieder ab 99 weiter. Diese 20 Jahre, die habe ich noch nicht in meiner Wohnung. Die sind noch in ihrer Wohnung. Mir fällt das im Augenblick schwer alleine. Mein Mann, der ist beruflich woanders und der kommt erst wieder nächste Woche und dann wollen wir wieder in die Wohnung gehen. Also mir fällt's. Das ist schwer, da hinzugehen, aber es kann ja sein, dass du in den Tagebüchern, die dort noch liegen, vielleicht doch irgendeine Antwort findest. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ich hoffe es auch. Ich hoffe einen Brief für mich, weil ich, ihr Bruder lebt auch noch und da sagt mir die Frau von meinem Onkel, ja, dass du bezahlen musst, das wussten wir. Dann muss es doch meine Mutter auch gewusst haben. Und dann, warum gibt es keinen Brief für mich? Na, vor allen Dingen, wenn sie an Krebs gelitten hat, dann war das ja kein plötzlicher Tod. Ja. Das heißt, irgendwann wusste sie, dass es wahrscheinlich zu Ende geht. Dann hätte sie dir noch was hinterlassen können. Vielleicht ist das ja auch so, wer weiß, was du findest. Oder sie hätte, ja sogar da als allerletzte Aktion oder Geste für dich zum Telefonhörer greifen können und dich anrufen. Ja. Aber sie hat es nicht gemacht. Sie musste ganz allein im Krankenhaus. Er tut mir ein bisschen weh. Ich wäre so, mein Mann sagt sogar, der hat es also nur zur Taufe mal gesehen und zur Unbrauchzeit. Da auch ich wäre gekommen. Also mir zu Also einen sehr, sehr einsamen Tod hat sie gehabt. Ja, das tut uns so weh. Ne? Mensch, Marion, das ist eine traurige Geschichte. Und ich wünsche dir, dass du in diesen Tagebüchern vielleicht doch noch zumindest eine kleine Antwort findest, was da los war, was mit deiner Mutter war. Also ich will es auch hoffen. Ich sage auch immer wieder, warum hat sie keinen Brief? Die muss doch gewusst haben, dass sie zum Letzten zu mir kommen. Weil ich der einzige Aber vielleicht, vielleicht findest du ja was. Vielleicht findest du Ich hoffe. Was. Und dann melde ich mich wieder bei dir. Mach das bitte. Und ich finde übrigens, das wollte ich gerade noch sagen, gut, dass du jetzt das in die Hand genommen hast und dass du dafür sorgst, dass deine Mutter eine ordentliche Beerdigung findet. Das hat sie doch verdient. Sie hat ja schließlich mich zur Welt gebracht. Ne? Ja. Liebe Mario, wenn du noch was findest, dann melde dich gerne nochmal bei uns. Danke, Domian. Schön, mit dir gesprochen zu haben. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, tschüss. Tschüss. Ciao. So, mein Lieben, wir haben 1.38 Uhr und das ist Themenzeit, Themenhinweiszeit für diese Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ja wieder Themennacht und das Thema heißt Porno. Und ich möchte gerne mit Pornodarstellern sprechen, mit Profis und mit Laien. Das machen ja mittlerweile auch ganz viele Laien und stellen das ins Netz. Dann gerne mit Leuten, die auf ganz spezielle Pornos stehen und mit Leuten, deren Beziehung entweder durch Pornos wiederbelebt wurden, gibt's auch, oder deren Beziehung durch den intensiven Pornokonsum der Frau, oder meistens sind es ja die Männer, kaputt gegangen ist. Und zu guter Letzt natürlich auch mit Pornogegnern. Es gibt ja auch immer wieder Menschen, die sagen, das ist der letzte Dreck und das ist entwürdigend, die Herstellung und das Bild, was Pornografie nach außen leitet, ist schlecht und so weiter. Also gegen, also Porno-Gegner natürlich auch sehr gerne. Thema Porno in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder ihr ruft während der Sendung oder vor der Sendung am Mittwoch an. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und hier ist der Bernd. Und der Bernd ist 43. Guten Morgen, Bernd. Ja, hallo Domian, grüß dich. Hallo Bernd, um was geht's? Bei mir geht's heute um das Thema Auswandern. Auswandern? Und, ja. Mhm. Und zwar, ich will ab Dezember dieses Jahr auswandern auf die Philippinen für immer. Auf die Philippinen? Ja. Das ist eine kuriose Auswanderungs- Gegend. Warum die Philippinen? Ja, ich habe vor 3 Jahren meine Frau kennengelernt auf die Philippinen. Mm. Sie kommt daher. Ja, wie soll man sagen? Ich habe damals verschiedene Chat-Möglichkeiten gehabt. Ja. Und ich stehe eigentlich schon seit der Jugend auf Asiatin. Daher Meterwind, ich mag schon. Ja. Und deswegen habe ich sie vor 3 Jahren kennengelernt in einem Chat. Internet-Chat-Börse, kann man sagen, wo ich gezahlt habe für 3 Monate. Mhm. Und ja, und ich bin schwer verliebt, immer noch. Ja, Moment, aber du hast über Chat kennengelernt und dann bist du erstmal da runtergefahren, oder wie? Ja, das erste Mal waren es genau 3 Wochen. Mhm. Genau, da habe ich sie kennengelernt und alles. Das und hat mir sehr gut gefallen. Da hat sich die Liebe verfestigt? Ja, ja. Genau. Und ich wollte dann so schnell wie möglich zurück und beim zweiten Mal bin ich für 6 Monate insgesamt unten gewesen. Oh, aber der normale Weg ist ja, dass die Mädels hier hoch wollen und die wollen heiraten und nach Deutschland. Bei dir ist es jetzt umgekehrt, du gehst auf die Philippinen. Ja, ja, weil das Problem ist eigentlich, meine Frau will eigentlich nicht nach Deutschland. Ach so, die will in ihrer Heimat bleiben. Genau, ja. Sie hat das gleiche Alter wie ich eigentlich, 43. Ja. Und sie hat jetzt gesagt gehabt, sie will eigentlich mehr auf die Philippinen bleiben. Was macht sie denn beruflich auf den Philippinen? Ja, sie hat so ein kleines Geschäft, so ein Tante-Emma-Laden wie damals. Ah ja, und kommt damit auch ganz gut über die Runden? Ja, man kann gut einigermaßen leben. So, wenn du immer jetzt auf die Philippinen gehst, was machst du hier von Beruf? Ich war damals mal Pflegehelfer und jetzt würde ich gern, wie soll man sagen, da drüben eigentlich einsteigen, mehr als Farmer. Als was? Fahrer? Als Farmer, als Bauer. Achso, Deutsch. Kannst du das denn? Farmer. Ja, eigentlich nicht mehr, aber ihre Familie, ein Onkel von ihr, zum Beispiel züchtet, sag ich mal, Truthahn, Enten. Schweine. Ja, ja, da muss der Onkel dich aber gut anlernen. Wenn du keine Ahnung von Tuten und Blasen hast, kannst du keinen Truthähne züchten. Ja, der lernt mich auch an, natürlich. Ja. Ist ein knallhartes Gnadenbrot, aber es ist sehr interessant. Mensch, und im Dezember willst du jetzt für immer da runtergehen? Ja. Kann man das als Deutscher für immer auf die Philippinen auswandern? Ja, es ist schwierig, sag ich mal, aber man muss eben jemanden haben an der Seite. Ach so, das heißt, die Heirat hilft da auch. Wenn du mit einer Philippinin verheiratet bist, ist es einfacher, auf die Philippinen zu gehen. Ja, das ist sehr einfacher. Musst du Geld mitbringen? Ja, das Geld eigentlich nicht weniger, weil das Geld ist eigentlich, sag ich mal, man muss schauen, durch Kontakte und durch Beziehung immer wieder um Geld zuzubringen. Also nicht wie in Deutschland, dass man auf die Bank geht und man bekommt da Geld nach einer Zeit. Na, ich meine, ist das so eine Bedingung, um auf den Philippinen aufgenommen zu werden, dass man da irgendwie dem Staat 100.000 Euro hinlegen muss oder so? Nein, nein, nein. Das nicht? Nein, nein. Und kriegst du, und dann hast du eine Aufenthaltserlaubnis, eine Daueraufenthaltserlaubnis? Nein, die kriegt man ja eigentlich erst, sag ich mal, nach gewissen Jahren. Mhm. Meistens so nach 6 bis 10 Jahren erst komplett normalerweise. Wenn man sich ordentlich verhalten hat. Wenn man sich ordentlich verhalten hat und natürlich sich anpasst natürlich an die philippinischen Kulturen natürlich. So, und das ist jetzt meine große Frage. Das sind ja, ja, gut, du bist jetzt schon sehr vertraut damit, aber dennoch, das sind ja ganz andere kulturelle Welten. Ja. Deutschland, mhm, Europa, Mitteleuropa und die Philippinen. Glaubst du, dass du das schaffst? Eigentlich schon, weil durch meinen zweiten Aufenthalt, durch diese 6 Monate, wo ich sehr lange drüben war, habe ich gemerkt, dass eigentlich die Leute mich mögen und dass ich sehr gut ankomme bei den Leuten und natürlich meine Frau gesehen hat, dass eben einfach was rüberkommt bei mir. Und nun, deswegen sage ich mal, ja. Nun sagen wir ja immer fleißig, dass die Flüchtlinge so schnell wie möglich in Deutschland so schnell wie möglich Deutsch lernen sollen, damit sie sich in die Gesellschaft integrieren. Das muss ich dir jetzt auch sagen. Du müsstest, wenn du es nicht schon angefangen hast, auch, wie heißt die Sprache dort, was die sprechen? Tagalo. Tagalo ist eigentlich die philippinische Landessprache auf die Philippinen. Ja. Und eigentlich, ja, die Hauptsprache, auch Behördensprache, ist ja auch eigentlich Englisch. Mhm. Und man kommt mit Hand und Fuß natürlich um die Runden, sag ich mal, mit dem natürlich. Aber hast du schon, wie heißt es, Tagalo gelernt? Ja, ich kann mit meiner Frau schon einigermaßen verschiedene Wörter reden und verstehe ich auch. Aber das große Problem, die haben natürlich mehrere Akzente und mehrere Dialekte, mhm, wie in Deutschland auch natürlich, wo nicht ganz so einfach ist. Das verstehe ich. Wie hast du denn bisher mit deiner Frau intensiv kommuniziert? Eigentlich Englisch mit Tagalo, dass sie mir das sogar so beigebracht hat. Aber könnt ihr beide so gut Englisch, dass man sich wirklich ganz intensiv unterhalten kann? Ja, sind eine Einheit. Das geht. Also, ja. Mensch, also das ist aber eine Aktion, die du da vor dir hast. Ja. Ich muss mal eben fragen, ich bin nicht so ganz sicher. Ja. Was für ein politisches System gibt es auf den Philippinen? Wie ist es da? Ja, natürlich ist das System natürlich nicht so wie in Deutschland Demokratie, sondern es ist wirklich sehr korrupt, muss ich ehrlich auch sagen. Mhm. Und es geht sehr um das Geld natürlich auch. Und sage ich mal, was ein Unterschied zwischen Tag und Nacht mit Deutschland ist natürlich. Das heißt, Demokratie, Meinungsfreiheit, all das, was wir hier so hochschätzen, kannst du da unten vergessen. Ja, die Meinungsfreiheit ist schon da, aber nur natürlich umsetzen, sage ich mal, wer das Geld hat auf die Philippinen, regiert die Welt. Gibt's auf den Philippinen noch die Todesstrafe? Nein. Nein. Meine Frau ist zum Beispiel auch sehr katholisch, auch sage ich mal, was eigentlich zum Beispiel sehr viele Filipinos auch sind, katholisch. Mhm. Und eigentlich auch sogar, sage ich mal, weltweit, sage ich mal, jetzt vor kurzem erst sogar mit dem Papst sogar die größten Predigt in Manila mit insgesamt 6 Millionen Zuschauern da war. Ja, jetzt wo du sagst, er war dort, ne? Ja, der Papst. Ja, genau. Es gibt sehr viele Katholiken. Meine Frau war sogar richtig da, weil sie ist sehr streng katholisch. Ah ja. Und sie ist bei jedem Gelegenheit, auch da, wenn wir irgendwo in Manila sind oder in der Gegend, in eine Kirche zu gehen. Du wirst dein komplettes Leben hier auflösen in Deutschland. Ich versuche es natürlich. Ich meine, es ist nicht einfach, aber ich versuche es. Und Was heißt, ich versuche es? Du musst deine Wohnung auflösen und kündigen, das wirst du schon machen. Ja, das muss ich machen, ja. Das ist klar. Aber leider natürlich nimmt der philippinische Staat mich erst auf, wenn ich komplett für 3 Monate erstmal da wohne, erstmal auf die Philippinen wieder. Mhm. Und ich müsste dann wieder zurückkommen, erstmal nach Deutschland nochmal, weil es leider die Bestimmungen sind auf die Philippinen. Sie erlauben es nämlich nicht komplett 2 Jahre komplett drum zu sein auf die Philippinen. Also ein Hin und Her. Ja. Ich bin ja mal gespannt, Bernd, ob du es aushältst, ob das funktioniert. Ja, ich versuche es mal. Ob du nicht dann doch Heimweh nach Old Germany irgendwann hast. Ja, natürlich nach Bayern. Nach Bayern? Zum Oktoberfest oder sowas? Ja, oder so natürlich, ja. Oder die schönen Berge in Bayern? Ja, genau, natürlich. Oder unseren schönen Herbst in Deutschland, gibt's da ja auch nicht. Nein, die gibt's da nicht, ja. Hey, ja, ja, ja, ja. Ja. Hast du denn hier noch nahe Leute? Leben deine Eltern zum Beispiel noch? Leider nicht mehr. Ich habe hier nur noch eine Schwester. Und ein paar Freunde eigentlich nur noch. Das heißt, so schwer von den Menschen fällt dir der Abschied hier nicht? Nein, eigentlich nicht, nein. Ja. Ich habe sehr viele Freunde kennengelernt auf die Philippinen. Das ist das ganz große Problem. Ja. jeder fragt nach mich und ich bin sehr bekannt in dieser Stadt sogar, wo sagt, oh, der German Man ist wieder. Ja, vielleicht kannst du da wirklich ganz, ganz neue Freundschaften, wahrscheinlich wird das auch so sein. Sind die Philippinen denn so Fremden gegenüber offen? Sie sind eigentlich sehr offen, eigentlich. Das heißt, man also, findet leicht Kontakt und es gibt keine Vorurteile und man kommt leicht ins Gespräch. Nein. Ja. Nein, also immer. Also ich habe noch nie, im Gegenteil, sogar offenherzig, man ist überall gern gesehen, eingeladen und alles. Also und kann wirklich nur gute Sachen sagen von den Philippinen. Und da ist immer warm, ne? Wo du dann leben hast. Sehr, sehr warm, ja. Also die Sommerzeit beginnt ja eigentlich in den Philippinen, eigentlich ab Februar. Ja. Da wird es richtig heiß, bis zu 48. Ach du lieber. Sagen wir höchstens 56 Grad sogar. Und schön feucht, ne? Ja, nicht so. Nein, das stimmt nicht ganz. Es ist nicht so wie in Thailand. Und wie ist es im Winter bei denen? Also ab Dezember, wenn ich fliege, circa 25 Grad bis 27 Grad circa. Wäre für mich kein aber Land. Aber hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, wäre für mich kein Land. Könntest du mich hintragen? Ich als alter Winterfreund, könnte ich nicht. Ich bin kein Winterfreund. Ah ja, okay, Also jetzt ja Sommer, Sonnenschein, alles halte ich mehr aus. Gut, dann ist es eher dein Ding. Mensch Bernd, ich drück dir wirklich Daumen, dass das ein neuer Lebens, richtig neues Leben, was da für dich beginnt. Ja. Auf dass es ein gutes Leben wird und dass du dich wohlfühlst und vielleicht dann wirklich richtig heimisch wirst auf den Philippinen. Ja. Vielen Dank, Domian, und ich wünsche dir auch allen viel Erfolg in der Zukunft noch. Dankeschön. Ich hoffe, ich höre dich nochmal vorher. Ja, du übers Internet kannst du uns auch auf den Philippinen hören. Natürlich, Das ist gar kein Ding. Die Zeitunterschied ist sogar optimal. Das ist sogar in der Früh, weil die sind 6 Stunden voraus, eigentlich mehr. Siehst du. Toi, toi, toi. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank, Domian. Lieber Bernd, tschüss. Danke. Philippinen. Sascha, 25, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Sascha, um was geht's? Ja, so. Oh, bitte, stopp. Ton vom Fernsehen, Radio abdrehen, bitte. Ja, machen wir jetzt direkt aus. Ja. Also ich habe halt angerufen, weil ich halt eine Anti-Arbeitshaltung habe, sage ich mal. Eine Anti-Arbeitshaltung? Ja, genau. Also ich halte halt gar nichts von. Du bist also faul, auf gut Deutsch gesagt. Ja, was heißt faul? Also der Ertrag, der mir halt alles das Arbeiten bringt, finde ich, ist halt zu wenig, um dafür zu arbeiten. Wahrscheinlich, weil sie dir zu viel in den Hintern blasen. Wenn du kein Geld bekämst, würdest du auch arbeiten. Oder? Ja, naja, würde ich jetzt... Nee, also ja, okay, klar, wenn ich jetzt 10.000 Euro im Monat bekommen würde. Wie viel Geld kriegst du denn und von wem? Ja, also momentan kriegst du so 400 Euro ungefähr und halt eben die Miete. Also 400 Euro Hartz IV ist das oder was? Nee, ja, genau. Das ist ja schon fast nichts, kriegen ja ungefähr die Flüchtlinge jetzt schon. Ja, und die Miete kriegst du bezahlt? Die Miete krieg ich auch noch dazu, genau. Und ich meine, gut, das heißt 400 Euro, ja. Das heißt, von den 400 Euro kannst du dann, da lebst du von und die Miete ist dann vorher schon beglichen. Ja, genau, richtig. Und 400 Euro bleiben mir halt natürlich noch zum Einkaufen, zum Leben. Und ich kann mir sogar Sky damit finanzieren. Das geht auch noch. Ja, genau. Sky HD komplett, das ist ganz cool. Aber das meinte ich ja gerade, wenn du keine 400 Euro, also wenn du kein Hartz IV bekommen würdest, wärst du automatisch nicht faul und würdest arbeiten. Ja, gut, klar, dann würde ich arbeiten. Nur ich kann auch so gut leben, finde ich. Mhm. Und für das Geld, was ich halt bekomme. Und was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, viele sagen natürlich dann immer, dass es eine Haltung ist, so eine Schmarotzerhaltung. Ne? Ich wollte gerade sagen, ganz viele, die uns jetzt gerade zuhören, denken, boah, 25 Jahre, wahrscheinlich ein gesunder, junger Kerl. Ja. Schmarotzer, Ausrufungszeichen. Ja, aber. Genau. Aber warum schmarotze ich denn? Ich halte mich ja an Regeln, finde ich. Also ich halte mich an Regeln, dass ich nicht klaue oder irgendwas Sonstiges mache, was gegen die Gesetze entspricht. Und dafür bekomme ich halt eben ein paar Euro, halt eben zu leben. Da hast du recht, du machst dich nicht strafbar. Da hast du völlig recht. Aber es ist so eine ethische Frage, ob man nicht, solange man kann, einem Gemeinwesen auch das Seinige dazu tun sollte, um vielleicht, wenn man wirklich irgendwann bedürftig ist, dann was zurückzukriegen. Hast du denn irgendwas gelernt? Nee, ich habe mehrere Ausbildungen angefangen und die wird auch immer abgebrochen. Ja. Also schnellstmöglich. Abgesehen von schnellstmöglich. Ja. Was sagen denn deine Eltern dazu? Ja, am Anfang fand ich es halt nicht so toll, aber dann irgendwann, jetzt bin ich auch ausgezogen, dann ist das dann natürlich so ein bisschen mein eigenes Leben. Du lebst natürlich auf so einem ganz niedrigen Niveau. Tolle Sachen kannst du dir nicht leisten. Du kannst nicht in Urlaub mal fahren. Ja. Stimmt, außer Sky kann ich mir nicht leisten. Ne? Und das, schon, aber. Und das nimmst du alles so in Kauf? Ja, das nehme ich auf jeden Fall so hin. Und ich meine, wofür soll ich dann hier arbeiten gehen? Für, weiß ich nicht, ich habe dafür einfach gar keinen Grund. Und wie lange soll das jetzt noch weiter so gehen? Du bist 25 Jahre alt? Ja, schon. Also gut, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Ich lebe halt immer so von, ich denke jetzt nicht, was so in Zukunft ist, so in 10 Jahren oder so. Ich glaube, dumm, ja, was ich fragen wollte, ich habe auch noch so einen besten Kumpel, das ist auch gerade bei mir. Wenn das okay ist, gebe ich ihn. Der hat auch die gleiche Meinung quasi wie ich. Ja, gib mal. Ja, okay. Ja, schönen guten Tag, Domian. Wer bist du denn? Ja, ich bin der Steve. Steve? Ja, also ich wollte sagen, ich bin genau der gleichen Meinung. Also ich finde das eigentlich eher gesagt sogar krank, dass alle Menschen auf dieser ganzen Welt arbeiten gehen, von morgens bis abends malochen, sich kaputt machen, dann irgendwann mal nicht mal ihre Rente bekommen, richtig im Arsch sind im Alter, einen Herzinfarkt bekommen und so nichts mehr vom Leben haben. Nur damit man irgendwie so mal einmal im Jahr für 30 Tage in Urlaub fahren kann. Ja, aber weißt du genau die Leute, Steve, sagst du, weißt du? Ja, ja. Ja, weißt du genau die Leute, die bei Ford arbeiten gehen, bei VW arbeiten gehen, die bei Aldi in einer Kasse sitzen und weiß ich, alle möglichen Leute. Die sind krank. Die finanzieren dein faules Leben. Ja, aber man muss es halt immer zweideutig sehen. Das ist immer. Wenn es die nicht gäbe, die Leute, würdet ihr keinen Pfennig bekommen, denn dann würde kein Geld erwirtschaftet. So einfach ist das. Ja, aber wenn die ganze Politik nicht das hauptsächliche Geld für Waffen ausgeben würde, dann hätten wir auch alle genug Geld. Ja, ja. Das ist natürlich immer das Totschlagargument, die Politik. Ich finde das eine. Ja. Ja, du bist auch 25, sagst du? Nee, ich bin 26. Ja, ist egal, ist ja fast gleich. Ich finde es wirklich eine schwache Leistung. Ich verlange einfach von gerade so jungen Kerlen wie euch, dass ihr zu unserer Gemeinschaft das Eurige beitragt. Ja, aber wofür? Weil es einfach eine gerechte Sache ist. Alle anderen arbeiten für euch. Ich bin ja auch mal arbeiten gegangen eine Zeit lang und habe dann eine Ausbildung gemacht. Das war dann, mein Alltag lief dann halt so ab, dass ich dann halt morgens aufgestanden bin. Ich war richtig müde und kaputt, musste mitten in der Kälte raus. Ja, so ist das, wenn man arbeiten geht, das ist klar. Weißt du, was toll wäre, wenn das Amt euch den Geldhahn zudrehen würde? Dann würdest du nicht mehr so reden. Ja, warum? Die Flüchtlinge bekommen ja auch Geld, die haben ja auch nichts geleistet. Warte mal ab, was die vielleicht leisten werden. Keine Vergleiche jetzt. Wenn man euch den Geldhahn abdrehen würde, ich würde es euch wünschen, dann würdest du dich auf deinen Hintern setzen und würdest anfangen zu arbeiten. Ich garantiere es dir. Wir haben ja gearbeitet, nur das Kranke war ja, das konnte man dann kaum aushalten zu arbeiten den ganzen Tag. Weil jeden Tag 10 Stunden für den Rest seines Lebens malochen. Ach, Steve, hör auf. Das ist albern, was du da redest. Bis man stirbt, das ist doch krank. Ja, aber noch kranker ist es, als Parasit und als Made im Speck zu leben. Aber erklär das mal dem Fließbandarbeiter in irgendeiner Fabrik, was du machst. Der tut mir leid. Der arbeitet für dich, damit du deinen faulen Arsch im Bett liegen lassen kannst morgens. Das macht der Fabrikarbeiter. Ja, aber die Welt ist halt so, die funktioniert so. Es gibt korrupte Menschen und wir sind halt diese kleine Gemeinde, die halt nur das Mindeste zum Leben bekommt. Wenn Manager sein ganzes Geld verprasselt und dann eine Abfindung bekommt, ist er noch reich davon. Wir haben nur das Mindeste, das ist fair. Nein, fair wäre es, schade, dass man wirklich euch, Leuten wie euch, nicht den Geldhahn zudrehen kann. Das ist wirklich schade. Wenn man so eine Auffassung hat, dann müsste der Staat sagen, ihr Jungs, okay, dann seht zu, wie er zurechtkommt. Aber was ganz anderes. Ja. Du bist ein junger Typ, Sascha ist ein junger Typ. Ja. Wäre das denn für euch nicht auch du hast doch bestimmt auch Interessen. Ja, es gibt schon so Interessen, aber die werden halt hier auch nicht so richtig vertreten. Ja, Moment. Ihr schiebt doch nicht mal eins auf die Gesellschaft. Ich frag dich jetzt nur ganz, ganz persönlich. Du hast sicher irgendwelche Sachen, die du gut findest und interessant findest. Ja. Würde es nicht, lass mich fragen. Würde es dir nicht auch Spaß machen, vielleicht in so einem Bereich irgendwie zu arbeiten, wo du richtig Bock drauf hast und dann auch noch Geld verdienst damit? Ja, gut, das wäre schon ein Ding, wo ich sagen würde, ja, eventuell. Schon. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass du dich auch gut fühlen würdest dabei. Ja. Das ist nur die Frage, dann muss man sich das auch suchen. Das kriegt man nicht in den Schoß gelegt. Wie ist das denn bei dir mit Schulabschluss und Ausbildung? Hast du irgendwas? Ja, ich habe auch Realabschluss halt. Echt? Hast du hier? Das ist schon mal gut. Ja, sicher. Und hast du eine Ausbildung irgendwann mal angefangen? ja, halt auch angefangen, aber dann halt nicht zu Ende gemacht. Was wäre denn dann, wenn man das so hinzaubern könnte, was wäre denn dein Traumjob? Ja, Traumjob wäre vielleicht jetzt auch mal irgendwie Musiker oder sowas, aber das ist halt eben heutzutage, also ich finde halt so zum Beispiel, es gibt halt verschiedene Themen. Aber Musiker war immer schwer erfolgreich zu sein. Aber dafür muss man dann auch was tun. Dann mach es doch mal. Tu es doch. Versuch da irgendwo Fuß zu fassen. Wenn du Bock auf Musik hast, finde ich okay. Dann mach es. Versuch dein Glück als Musiker. Vielleicht schaffst du es. Ja, hallo, hier ist jetzt der Steven. Ich bin auch noch ein Freund von den beiden. Ja, jetzt muss ich mal Schluss machen, ihr Lieben, weil die Sendung jetzt gleich vorbei ist. Ich muss leider rausgehen. Das war's für heute, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart. In der Technik Dennis Eickmeier und wir hören und sehen uns morgen wieder. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen unter 0800 220 5050. Und Mittwoch heißt das Thema Porno. Gute Nacht, bis dahin, ciao, ciao.